De Wienersmann. De Wienersmann kom jedes Jahr an Wienersabend jüss jümme in die Kagentiet, wenn wie mit us Vater noch kagen müssen, um bloß us Mutter inheuen drauf, den Wienersmann zur Hand zu gehen, as ich seh. Vater, treff ich dit Moment reis zu Hus blieben, ich woll so gern den Wienersmann mal sehen. Wienachen geht wie noch kagen, knaus Vater. Wat soll ich morgen? Du muss ich mit ihm gehen und mit den anderen, as jeden Wienersabend. Aber dit Mal heik für den Lichter schimme und all die Wunder in die Wienerskagen kein Ohr. Mein Gedanken flögen nach Hus. Ich stell mich jeden Augenblick fördert nu just die Wienersmann an uns durchkloppen, de, und to läs wird dit Bild so groß in mi, grütter as die Angst vor us Vater sin Zorn. Und as de do blang mi, nu just so stewig vor sich hin dröhn, in Chor von die ganze Gemein, o du Fröhliche! Und da bin aus seine Ort die Augen zu knippen, die, sie ganz hinzugeben an den Gesang, steulig mi lies von sin Sied hinweg, u de Kagen ruht, und läubt er den Schneesilbern Wienersabend nach Hus hinzu, und kräub in die Stuf in der Harmonium. Us Harmonium, wo so grod as un Hackelskissen, mit zwei regen Tasten, mehr as so ein litsche Orgel. Da seid ich fucken in, wenn ich war utfrieden ha. Dit für Steakhaus Vater noch nicht funden. Ich drück dem bloß die Pettbrehe doll und quengel mi dort drück oas hinin. Dat Pettloch wo so grod as so ein Hüngerloch. Die Brehe, die wippen wolle hoch und ich plie zwischen dem Dörr und könnt die ganze Stuf so in Fauthöchte schön aber sein. Da hock ich nu und lu und lüst ob jeden Lut den ganzen Hus und woll voll freidig bangen. Die Wienersmann, glicks muss ich kommen. Mit einmal däs ich die Tür oben. Ein Ruschen und Knistern war in die Stuf, ein liese Klingen. Ich hol den Orden an. Dat hart, dat pucke mi bürr in Hals. Ich kneip die Augen dich, ich woch dat nicht dahin zu kicken. Ping. Oh, dit fine Lühen, dit silberne geheimnisliese Klingen von die litten Glocken. Als wat Wienachen an seelicht Ohren in sich drüch, klüng u dissen himmelfien, vierlichen Lut. So ganz von innen schien der rote Kling und so ganz von wied her, voll as Musik, die u den Himmel drüng. Ja, as Musik so fein at Licht und as Stimm, die in wieden hell und frei die jubilieren und priesen. Mi woje, das müsst der hart mi springen von dessen unbeschrieflich innigen Lot. Oh, nu stünd hei wisslich da in die Dörr. De Wienersmann. Langsam däg mein Augen oben und läut mein Mund auch liegs mit oben schappen für Verwundens. Dem wat du ob die Dörr sollen stünden, wo im bloßen paar ohlige purre Pampuschen, die mi ganz bekannt verkümmen. Und die Fäuten, die da innen stecken, stüren jem nu sachten und dich hinto und auf jem da schweift dat Wein und Klingen. Na nu, da heg deuge weg. Die Wienersmann hätt doch schüss obm Hoher so'n paar ohle zweie Huschau an Nassus Mutter. Und ich hef schimme glüft, hei drüch so'n grode Holschenstäbel. Fürsichtig drück ich die Pettbrehe doll und steig mein Kopf in dat Loch und keig nur in dich. Oh, Herrlichkeit! Da stünd die Dannenbohm und all die Smuckhünger an und die silbern Glocken klüngen jimme noch. Und wer stünd da vor? Us Mutter! Hätt Trigé, räubig, wo ist denn die Wienersmann? Junge, war Hus Mutter sich verfeiert, als sie mit Maul den Kopter so oder Harmonium steig und losbürgen, die sie vorrüm und starr mir an. Ihr Augen flucken verschrecken, als so ein Utgorn Talliglichter. Junge, war hast du mich verjagt? Was magst du denn da? Ich dacht, du wollst in die Kagen. Ich bin im Unheit. Ich woll doch den Weihnachtsmann so gehen muss sein. Wo ist die Blieben? Wat? Du bist weg, lob mit die Kagen. Junge, Junge, dat gif jo noch, wat noch her, wenn Vater noch Hus kommen deit. Verrohr mich mal nicht, den finde mich nicht. Sech, wo ist die Weihnachtsmann? Wo ist die so flink afblähen? Die ist all wolle weg. Ich hef ihm doch gar nicht stappen hört mit seine groden Holschenstäbeln. Die Weihnachtsmann kann fliegen. Fliegen. Ich schab mul wunderbastig und das Finster und seh ich doch jüssen Sternsnoppen sprein. Da flüchte, räubig lu und jüss ob aus dol. Da woll doch mit einmal einen tapsen auf dem Flur. Da is er, seh ich, und tue ich den Kopf flink trüch in das Loch. Und dat zwore tapsen, tipsen so'n politsche Lichte dreher im Rüm. Dat sind die Engels, könnt ich jetzt noch denken, da sprüng die Tür um. Oh, die Tannenbaum, kömm da doch rin juchen. Und den grummel da doch vergrält achterher. Wo ist die Jung? Wo ist Kröschorn? Ist die Schlüngel, die doch wohrhaftig und die Kagen wegloben ob'm Weihnachtsabend? Ach, du liebe Tiet, dat wolle kein Weihnachtsmann mit Engels. Dat wolle us Vater mit all mein Gesüster wachs. Die Kagen wolle all ut und ich ha den Weihnachtsmann gar nicht zu sein kriegen. Wenn us Mutter mi man bloß nicht verrohr. Aber wo sind denn all die Socken? Wo ist mein Hischi? Wo ist mein Dai-Dai? Hört die Görn rum. Wo ist mein Mäh, blade litsche Heini? Hätte die Weihnachtsmann ihm bloß den Baum braucht, fru ich lehne. Psst, seus Vater mit Maul, wer kommt denn da? Du stappt der Allwoll auf'm Flur, aber dit mal as von ein zwoern Stock. Dat woi mir einzen so vierlich still in die Stuf, as in die Kagen. Die Litzte füng lies an te wehn. Mi woi ook wehn z'maue do in mein Harmonium. Nu köm hei wirklich, nu just dit mal köm hei no die Kagen tiet. Und all sein sem auf ik, just utgerengt ik, die ik em so gern sein wollt ha, ik kriech em kum te sein. Ich dröf das schon nicht wagen, mein Kopf und das Hüngelock Rute stegen, denn jüss ob den Stuhl der Föhr, der sei du's Vater. Tuck, tuck, tuck, herein. Die Tür ging oben. Guten Abend. Zwei grode Holzstäbeln stünden ob die Türsohlen und ein Knüppel der Blang, der König durch das Lock jüss eben sein. Die deipe Stimm kam mi sonderbar vertraut und bekannt vor, als ha ich die Alfocken hört. Na, Kinders, sind sie denn auch schon mal ortig, wen? Brumm dat. Jo, ante darin Chor. Mi füng die Thron langsam an te luppen da in meine Höhlen. Da hör ich Lene ihr Stimm. Leive, leive Weihnachtsmann, kiek uns nicht so bös nicht an. Wie heb Jimme flietig beert und heb du se Mutter ehrt und heb don wat Vater sagt, steg din lange Roman weg, rück mit dine Gorben rut, schütt din groden Sackmann ut. Dackmann dut, beer die Litsche achterher. Rumpumlump, pschsch, du pult und rüsch dat sacht ob'm Tisch. Oh, ein Held freien geschrich und fehle Münder, mein Poppen, mein Pferd, mein Wogen, mein Wegen und Koken, Koken, Appeln, Nöt. Ein wunderbaren Weihnachtsruck weit durch die ganze Stuf, bitt an mein Näs. Och je. Nu wenig eis richtig do in mein Harmonium, aber mit einmal versleuch mir da das Schlucken. Wo ist Kröschorn denn? Hört die Deibe Stimmen fragen. Oh, de Weihnachtsmann kenn mi. Ich leich ganz tief. Wenn uns Mutter mi mal bloß nicht verrohrt, da hei steck mi in sin düstern Sack und nimmt mi mit. Ja, aus Kröschern hört der aus Vatern Knan, die ist man leiders gar nicht so ortig wehn. Ob denn passt die Vers nicht den Lehnen da eben her, BND, ich hätt just vernommen nicht don, was ich ihm seh. Ob ein Weihnachtsabend ist ja die Kaken utreden. Wat? Grumm die Weihnachtsmann und die Kaken utreden, ob ein Weihnachtsabend. Und wo ist sie nu? Ich bippe und bäfe mein Versteck. De Weihnachtsmann krieg kein Antwort. So'n Schlüngel, Polteilos, so war es doch noch niemals dorwen, solang ich auf diese Ehe go in die Weihnachtstied und die Kaken uterrieden ob dem Weihnachtsabend. Hier, Holschen Vater, diese stramme Ruhe, die ist verämmt. Oh, dat woi nu all die zweite in 2 Jahren. Und die Ole woi noch nicht mal aal brugt. Könnt sie mi min Weih, min Traurigkeit noch feulen, die ich feul as die Weihnachtsmann so snack. Min Traun hörn ab te luppen, ganz kohlt und stief leich ich do. So, Kinders, hört den Weihnachtsmann sägen, und nu singt mi ma noch ein Leid für. Und denn mir ich fütter der Schnee und Eis, denn er lurt noch andere Kinder ab mi. Ja, Mutter, minus Vater, denn spiel du man dort tau ab'm Harmonium. Hätrige, wat schuldigen dort, as ich Harmonium hör. Och, Vater, lotsche man so ein Sing, seh us Mutter ruhig, aber er stimm bäf som Becken dabei. Na, nu teie die manniga wolle so meito, brumm us Vater, und anders spiel ich. Und klumpumsch, du ducken auch as in groden Klunzen, dich von min Augen ob die Pettbrehe ab, bin aus heimi ob den Nespett mit sin Klebasters. Vater, hör us Mutter noch unruhig sägen, du füng die Fult auch as sachte an, a Fesseln ob und doll te wübbeln. Die zwei blasballig pusten mir in den Nacken, als sie orten von so'n schurig Katten unter ihr, dat mir von achten ansprüngen. Ich schotterte hoppen, mir war eiskalt. Du füng over mir die hellen Harmoniumstimm ließ zu singen an. Und da klüng so ganz für mich her und so nah an mein Ohr, als spielte er in mein Kopf. Als würde ich mit einem molligen Himmel fallen in so'n hoppen litsche Engels. Der silbern Flünken um mich schlagen und dich an mein Ohr ihr silbern Leider singen. Und von Buten und die Stufe füllen die Stimmen von die Kinder mit in. O du Fröhliche, o du Selige. Und die Stangen, die von die Pettbrehen oder den Blasballig güng, die dogs mi da bi jimmer ab dem Dirt und stups mi mit der Nase ab dem Button. Stopp, stopp. Stopp, stopp, und a demi wei und jümme weihe. O du Fröhliche, stopp, stopp, stopp. O du Selige, stopp, stopp, stopp. Gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Gesang schwöll an und jümme stäwige Pettus Vater Tau hei reit a die Registers. Die düstern Stimmen füllen mit in. Den Weihnachtsmann sie im Brummbass brumm und rusche sanft dazwischen, dat Brus und Dröhn im ihn prägen und jümme starke Bums mi Bumskopf auf dem Boden und Köhl als Klöfe soden an. Und nu füng ich auch an Mitte singen. Aber die Melodie, die ich dazwischen juch trillier, die wohl nicht recht dazu passen. Dat wo in andere Tonort. Aber die wohl gar nicht Rute hören, den voll und frei dich brusen und die Gesang und das Harmonium und all die Kinder kehlen durch die Weihnachtsstuf. Freue, freue dich, o Christenheit. Au, au, au, au, au, au. Junge, warum's Vater sich wohl wundert hätt, als er Harmonium noch den ersten Vers mit Maul allein Vierteljaul, als so nomstiert Pette Kat. Ich schab wieder ab und huhl und blam i ganz von Sinn. Denn fäul ich mit einmal, war ich bin Kragen ruttagen wau dat Lock, und zwei verschrecken still und snück bloß noch so lies vor mir hin. Und da stünd ich unter alle Augen, von unbeboben voll zwarten Stoff und mit graue Spinnweben bebummelt als die Weihnachtsbaum mit Engelshoor. Und mein Augen voll verquollen, mein Gesicht mit Tränen verkliestert, mein Näs voll platt und von mein Dötster brinn dicke Buhlen. So stünd ich vor den Weihnachtsmann. Und ich ha leiver tot wehen, oder zumindest in sin düstern Sack sitten möcht, wo mi keiner nicht seh. Ich wog dat nicht im anzukicken. Mein Augen wollen mi sowieso verbackt von die Hohlblaterei. Und in mein Ohr, dort düdel dat noch schimmer nah. Freue dich, o Christenheit. Mein Jung, wat wusst du dort in unnen Harmonium? Hört den Weihnachtsmann fragen, und worum bist du die Kagen utreden? Ich wollt die mal sein, schluck ich. So, du wuss mi sein. Na ja, ich löf holschen Vater, he is hiermit wohl a genug bestraft. Und wenn du mi sein wollt, Krischon, den kick mi nu mal richtig an. Ich wog dat nicht mein Augen hoch zu schlauen. Die Weihnachtsmann, oh, die Weihnachtsmann. Alles, wat Weihnachten an Wunder und Freiden auf uns utschütt, kömm doch ut seine Hand. Hei wollt, die aus den Dannenbaum bröch und den dicken Sack voll Socken. Hei wollt, die Engels regeie und jem heiden die Steens, die overdusen Lichtes an den Weltenbaum anzusticken, dat sie lüchen in die stille Nacht. Hei wollt, die aus dat Christkind bröch. Over Meer und Länder stappe mit sin groden Holzschenstäveln, over Bagen, durch den Deib versneiden dann dröche die Krüppen. Und schul dat Christkind für den rugen Wind mit sin rohen Hand und mit sin weiken Bord. Und bröch dat Christkind her in use Hüs. O all dat Licht, und all die Segen in die Weihnachtsnacht, die strömen vor uns litschen Kinder von Emut, von den Weihnachtsmann. Die Weihnachtsmann kömm glicks achter den leiven Gott. Die Weihnachtsmann er wohl die grötzte Mann. Da wohl die einzige, für den ich mehr Schau und Ehrfurcht ha, als für uns Vater. Und selbens für uns Opa. Na, Krüschon, nu kiek mi doch mal an, ich möt gliegs Futter. Do schleuch ich sachte mein Augen hoch. Und do seich ich em endlich den Weihnachtsmann. Grot und breit stönne für mi do in sin wien Mannel und sin weike Witte bohrt die Wallen bürben Bug. Hei seich jüss so ut, as ich mir im Jümme verstellt ha. Und sein kühlrohr Gesicht, wo so vertraut und gut. So vertraut, als kind ich da lang, jüss als sein Deibe Stimm. Und hei eig mi dat verbuhlte Gesicht mit seine groden Hand, und langsam kehren sich meine Weide auf ein Freude. Mein Herz leuch hoch, ich stünd für den Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann räub fröhliche Weihnachten. Und winkus von der Tür und nochmal alte hoppen Tau und stapp in der Düster. Tap, tap, tap, verklüng sin Träher Buden in Snei. Do keig ich mi noch in Weihnachtstisch und sei, da he mi alles braucht ha, war ich für dit Jo ob'n Zettel schreiben ha, den Slayer, die Street Show und ob die Mundharmonika. Non tiet lang kömm us Opa in die Tür. O Opa, schreien die anderen, wo bist du denn so lang weh? Du hast so wat verpasst, die Weihnachtsmann wo eben hier. Wat, seh Opa, Ach, Herr Jemini, das ist aber schon, dass ich den nicht zu sehen kriegen habe. Und he mögt ein ganz betrüft Gesicht. Opa, was hast du da denn, Fräuchlene, und wie ist ob Opa sin Backen? Da ha he so ein paar lange, witte Fusseln sitten. Lene knicke verstohlen in sie grin. Ich verstünn gar nicht, was die zu lachen ha. Wies man nicht traurig, Opa, seg, und füllt ihm bi die Hand. Ich ha ihm auch meist nicht zu sein kriegen, den Weihnachtsmann. Opa muss mir einmal pruschen in sie große Snufdog, he lach mir ne Tronen an. Und die Stuf, wo ich von Silber schimme, und Twiegenschatten wundersam verspunnen und erworben. Dat Wojas breite Dannenbaum sieht durch die ganze Döns mit Hunderten von Lichtern. Den ut selben paar Kinderaugen strahlt dat Feiertein folig selig trüch. Und nur die Augen von die groten Kinder und dat Harmonium brus um wie süng insgemein as ut ein Mund. O du Fröhliche! O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit.